WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Und wir beginnen somit mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Runde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ja, der erste Anruf heute Nacht heißt John, 27. Guten Morgen, John. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich es durchgeschafft habe. Was ist denn dein Thema, John? Flüchtlinge, Alltagsrassismus, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich habe in einer Erstaufnahmeeinrichtung gearbeitet in Dortmund. Ah, interessant. Was hast du da? Da ging halt alles. Was drunter und drüber, auch innerlich, im inneren Kern, sag ich mal. Mhm. Magst du vielleicht kurz erzählen, was genau du da gemacht hast? Ich habe quasi die Nachtschicht geleitet, war überwiegend nachts am Arbeiten, wenn alle anderen geschlafen haben sozusagen, also die meisten. Und wir haben halt nachts die Jugendlichen bewacht, unsere Bewohner, hatten da an der Zahl 80 bis 100 Stück im Alter von 12 bis 17 Jahren, waren mit 3 Pädagogen aufgestellt und 5 Security. Mhm. Du sagst bewacht, was war denn genau deine Aufgabe dort? Weswegen also, dass der reibungslose Ablauf gegeben ist, ja, dass die sich nicht gegenseitig körperlich angehen, dass es die Nacht ruhig verläuft, dass es ihnen gut geht. Wir hatten auch schon Notfälle nachts, mussten dann plötzlich ins Krankenhaus fahren. Oder die Jungs haben einen Aufstand gemacht, wo dann auf einmal 50 Leute im Foyer standen. Im Foyer? Und uns dann im Foyer, also im Foyer, quasi im Eingangsbereich. Ja, es ist eigentlich sehr viel passiert, viel also, erlebt in der Zeit. Du sagst, es ging drunter und drüber. Woran lag das, dass es drunter und drüber ging in diesem Flüchtlingsheim? Ich würde sagen, dass einfach zu viele Jugendliche aufgenommen worden sind. Und dass auch das hopp oder top gemacht worden ist. Also wir haben erst eine Notunterkunft eröffnet. Hatten dort 50 Jugendliche, dann meinte die Trägerschaft, sie braucht ein größeres Objekt, dann haben wir das auch bekommen. Und dann waren es halt 100, wir waren auf jeden Fall total unterbesetzt, mit 4, also 3 bis 4 Leute waren mit pro Schicht und da kann man nicht auf 80 Jugendliche aufpassen und den einen gerecht werden. Hast du vorwiegend Nachtschicht gemacht? Ja, überwiegend. Ja. Nachtschicht. Wie lange insgesamt? Beim alten Träger jetzt 3 Monate und jetzt bin ich bei der Diakonie angestellt in einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen. In der gleichen Tätigkeit? Genau, richtig. Mhm. Was war denn bisher, sagen wir mal so die Extreme, was war das Schwierigste oder Schlimmste, was du erlebt hast bisher? Also das Schlimmste war, dass ein Junge total ausgetickt ist, sag ich mal. Er hat dann wild um sich geschlagen, hat seinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Wie alt war der Junge? 13 Jahre. Wir waren zu dritt in der Schicht. Der Junge, keine Ahnung, er war auf jeden Fall nicht mehr ansprechbar. Er hat nur noch geweint, konnte auch nicht mehr von anderen Jugendlichen beruhigt werden. Er hat auch uns dann angegangen, wir mussten ihn dann fixieren. Haben dann natürlich sofort die Polizei angerufen, was wir machen können. Die haben uns dann wiederum ans Jugendamt verwiesen und gemeint, wir haben Hausrecht und wir sollen noch selber erstmal gucken. Da wir aber niemanden körperlich angehen wollten oder uns auch in eine schwierige Situation bringen wollten, haben wir dann halt darum gebeten, dass die Polizei kommt. Dann sind sie auch gekommen, hat der Junge sich beruhigt. Dann ging es weiter, dann mussten wir das Jugendamt direkt anrufen und haben ihn dann quasi in die Psychiatrie eingewiesen. Woher kam der Junge? Er kam aus Syrien. War er allein oder mit Familie hier? Nee, alleine. Also ich habe nur für unbegleitete Minderjährige gearbeitet. Ah, also ja, die sind tatsächlich alleine nach Deutschland gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Durch diverse Schlepperbanden. Ja, haben dann auch immensen Summen bezahlt. Das heißt, so ein Junge, wie du ihn gerade beschrieben hast, hat wahrscheinlich die Hölle hinter sich. Genau, richtig. Und da ist es in der Nacht ausgebrochen bei ihm. Ja, wir sind ja auch teilweise mit Booten gekommen, über diverse Schlepperbanden, haben uns dann auch die Routen gezeigt, wie sie hingekommen sind. Also war echt viel los. Ist in Köln, du weißt das, alle wissen, dass etwas Schlimmes passiert, Silvester. Klar. Da mutmaßlich waren daran auch Flüchtlinge beteiligt. Keine Frage. Wie nehmen die Leute, mit denen du arbeitest in den Unterkünften, wie nehmen die das auf? Was sagen die dazu? Also viele schämen sich dafür, was da passiert ist. Sie können es selber nicht begreifen. Sagen, solche Leute sollte man direkt abschieben. Sagen die? Sagen die auch. Ist auch meine persönliche Meinung. Ich finde, jeder hat eine Chance verdient, ja. Wenn man sich gut benimmt, klar, warum soll er dann nicht hierbleiben und arbeiten oder zur Schule gehen? Ja. Ja, ich finde, es kommt immer bei Menschen darauf an, man kann seine Herkunft nicht sich aussuchen, die Hautfarbe nicht, seine Religionszugehörigkeit etc. Absolut. Aber man kann entscheiden, ob man ein Arschloch ist oder nicht, sag ich da immer. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Flüchtlinge, die hören nicht unser Radio, die gucken nicht unser Fernsehen und es können sie auch nicht, weil die Sprachkenntnisse noch nicht da sind und die lesen auch nicht unsere Zeitungen. Kriegen die mit, was für eine Welle Köln-Silvester geschlagen hat? Ja, klar, also wir gucken auch immer, haben auch immer mit den Zeitungen angeguckt, haben die halt auch in deutschen Alltag integriert. Mussten die auch erstmal quasi disziplinieren, also ihnen quasi den Tagesablauf von uns näher bringen, dass wir morgens frühstücken, dann zur Schule gehen, arbeiten etc. Erstmal diesen geregelten Tagesablauf quasi einbringen. Ja, du ist ja sehr viel schon darüber gesprochen worden, dass die meisten Flüchtlinge eben aus Staaten und aus Gesellschaften kommen, die sind eben mit unserer Gesellschaft nicht vergleichbar. Dort hat die Stellung der Frau eine ganz andere als in unserer Gesellschaft. Das heißt, so frauenfreundlich geht es da nicht zu. Ja. Es geht da auch gerade nicht sehr schulenfreundlich zu in den arabischen Gesellschaften. Wie siehst du das, dieses Problem? Also wir hatten diese Probleme anfangs auch, dass die weiblichen Mitarbeiter, die bei uns gearbeitet haben, nicht ernst genommen worden sind. Sie mussten da auch sehr konsequent sein, aber es hat sich dann eingespielt. Also wir haben es dann akzeptiert, wir haben gesehen, dass wir eine Chefin haben, die auch deutlich kleiner ist als ich. Die geht mir ungefähr bis zur Brust. Ich bin 1,90 Meter, sie 1,56 Meter und wir haben dann auch gesehen, dass halt auch Frauen was zu sagen haben können. Und das ging dann doch relativ schnell, dass sie das akzeptiert haben. Ja, aber ich glaube, es liegt daran, dass sie auch noch so jung sind und noch nicht viel Lebenserfahrung haben, noch das nicht stimmt. gepolt sind. Das stimmt. Da kann man, denke ich, noch viel machen, auch die quasi besser zu integrieren als, ich sag jetzt mal, einen 50-Jährigen, der sein Leben lang auf dem Dorf gelebt hat. Ja, oder auch einen 30-Jährigen vielleicht, der schon so konditioniert wurde. Ja. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, du sagst, das sind alles so junge Menschen, mit denen du es zu tun gehabt hast, Kinder teilweise noch. Haben dir diese Kinder einzelne Schicksale erzählt? Ja, also. Die erste Frage, wie können sie dir das erzählen? Sprechen die schon etwas Englisch? Ja, wir haben ja auch Dolmetscher, ja. Also Arabisch-Deutsche. Es läuft viel über Beziehungsarbeit. Ja. Also wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt, dann öffnen die sich einem gegenüber auch nicht. Also ja, verständlicherweise. Karten gespielt, AGs gemacht, Deutschkurse gegeben. Hast du ein Schicksal vielleicht in besonderer Erinnerung, das dir erzählt, in Erinnerung? Ja, das war in der ersten, also in der Notunterkunft, die wir errichtet haben. Ein Junge, der hat nach außen immer freundlich gewirkt. Man hätte ihm auch er ist ein ganz normaler Junge, so wie die anderen auch, die hingekommen sind. Hat dann aber halt seine Mutter verloren. Als er sich auf den Weg gemacht hat, sein Vater wurde noch erschossen und der Bruder auch. Das Video hat er dann durch seine Bekannten bei YouTube sogar gefunden. Und da habe ich ihn gefragt, wie gehst du damit um? Wie geht's dir? ja, er kann jetzt nichts ändern, er muss seine Gefühle ausschalten. Er wollte aber auch keine psychologische Hilfe haben, weil es ja auch in den arabischen Ländern dann gleich als, dass man verrückt ist, abgestempelt wird. Also haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach strikt abgelehnt wird. Wie alt war genau dieser Junge? Der war 14. Wahnsinn. Aus Syrien. Und dann hat er diese ganze Flucht auch noch mitgemacht. Ja. Wer hat ihm das, woher hatte er das Geld für diese Flucht, für die Schlepper? Das haben ihm die Eltern gegeben. Er war wohlhabend. Also die Eltern kamen aus dem Mittelstand. Vater war Arzt. Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Und dann haben irgendwie die Verwandten das Geld verwaltet oder keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, er hat so 7.000 Euro bezahlt, bis er dann hier in Deutschland war bei uns. Das ist ja ungeheuerlich, was dann im Laufe der nächsten Zeit auch bei diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch hochkommen wird ans Bewusstsein, wenn sie länger hier sind. Auf jeden Fall, dass wenn sie der Sache einfach mal bewusst werden, was sie dann halt alles erlebt haben, durchgemacht haben, so diese Reflexion einfach. Jetzt hast du viel, viel Erfahrung schon gesammelt, bist ganz nah dran. Was schlägst du vor? Was forderst du, was jetzt geschehen muss? Was man von Seiten der Politik auch tun muss? Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, man müsste auch irgendwann sagen, ja, bis hierhin und nicht weiter, weil sonst hört dieser Strom ja nie auf. Also schon, dass du sagst, irgendwie muss eine Begrenzung da sein, es kann nicht endlos so weitergehen. Ja, aber das liegt nicht in meiner Macht, das zu entscheiden. Ist schon ich klar. Ich möchte auch nicht klar. vor Menschen stehen und dann sagen, ja, du nicht. Ja, schon, das ist das Dilemma. Ich glaube, eine schwierige Sache einfach. Also bei Kindern und Jugendlichen, da bin ich ganz anderer Meinung. Die, keine Ahnung, wir Erwachsenen führen Krieg und keine Kinder. Wir sind immer die Leidtragenden bisher in jedem Krieg gewesen. Völlig richtig. Aber du sagst auch, das greife ich nochmal auf, was du vorhin gesagt hast, dass die, die sich nicht ordentlich verhalten, die müssen auch bestraft werden. Oder was macht man mit denen? Sollte man die sogar abschieben? Ja, ich finde, jeder braucht auf jeden Fall mal einen Denkzettel. Und wenn er es dann immer noch nicht kapiert hat, dann hat er hier nichts verloren. Ja. Also so eine zweite Chance, so ein, sag ich mal, Patzer, kann man sich erlauben, aber das liegt dann halt auch an der Schwere, was derjenige dann gemacht genau, hat. Ja. John, das war jetzt mal so ein Eindruck aus deinem Leben für uns hier. Und ich danke dir sehr herzlich, weil das für alle interessant ist, von Leuten etwas zu erfahren, die direkt ganz vorne arbeiten und nicht nur theoretisch danke. Über das Problem sprechen. Ich finde nur eine Sache ist auch noch ziemlich krass geworden in Deutschland, ist dieser Alltagsrassismus, der irgendwie auch immer größer wird. Ich bin auch Deutscher mit Migrationshintergrund und habe damit auch häufig dann zu kämpfen jetzt mittlerweile. Also man wird dümmer auf der Straße angeguckt oder ich wurde auch schon mal mit einem Flüchtling verwechselt. War auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich, also, weil ich sie mit Humor genommen habe. Ja. Diese Ablehnung einfach, die es hier ist und diese Angst. Das Dumme ist nur, dass durch solche Vorkommnisse wie am Silvester das noch schlimmer wird. Ja klar, und die deutschen Medien, finde ich, die sind auch daran schuld, dass so viel Panik gemacht wird und so, keine Ahnung, man macht die Bild auf oder irgendwelche Nachrichten, man liest immer irgendwas über Flüchtlinge und wenn man nur über diese Flüchtlinge berichtet, dann ist es klar, dass Menschen Angst bekommen. John, das können wir jetzt nicht auch noch vertiefen, weil wir schon sehr lange gesprochen haben. Kein Problem. Dennoch finde ich es sehr schön, dass du angerufen hast. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute für deine wichtige Arbeit. Danke und ich wollte danke. Und ich habe Domian auch, also dich auch gelegentlich verfolgt und ich finde es auch sehr schade, dass du aufhörst, weil ich auch schon Nächte verbracht habe und da waren halt einfach Sachen, wo man gedacht hat, ja, krass. Ja. Ich danke dir vielmals. Ich würde mich noch um dein Autogramm freuen. Sehr gerne. Dann legst du los. Ja. Dann legst du bitte auf und meine Kollegen rufen dich nochmal an wegen deiner Alles Anschrift. Alles klar, mache ich. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer, die hat auch Daniel gewählt und Daniel ist 21. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, moin. Hallo Daniel. Um was geht's hallo. Bei dir? Also die Geschichte hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gerade berührt, was er gerade erzählt hat. Also ich bin in der Neonazi-Szene tätig. Was ganz anderes, als er gerade erzählt hat. Kannst du vielleicht das Telefon ein bisschen anders halten, dann können wir dich besser verstehen. Ja, Hörst du mich jetzt besser? Vielleicht ist es so besser, ja. Okay. Ach, du bist in der Neonazi-Szene und das hat dich schon berührt, was er gerade gesagt hat. Ja. Warum hat dich schon? Warum? Also die Kinder tun mir richtig leid, weil die können da echt überhaupt nichts für. Die sollen ihr Leben leben und so weiter. Und das hat mich schon berührt, was er gesagt hat, dass er sich auch ehrenamtlich darum kümmert und so weiter. Das finde ich echt gut. Jetzt bist du sagst, du bist in der Neonazi-Szene tätig. Was heißt das genau? Ja. Wo bist du? Also ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Neonazi. Ich habe mich in der Gruppe angeschlossen. Ich muss das mal von vorne erzählen, sonst versteht man das nicht. Also ich bin auch erst mit 13 eingeschult worden, weil vor meinem 13. Lebensjahr konnte man mich nicht einschulen, weil ich sowas von aggressiv war. Hatte meiner Mutter mit der Schere bedroht, mein Vater hatte mich dann geschlagen und so weiter, Drogen waren im Spiel, deswegen war es nicht möglich. Und mit 13 bin ich dann eingeschult worden, mit 14 habe ich mich dann einer Gruppe angeschlossen in der Schule, die waren auch schon viel älter, so 19, 20 und so weiter, und die waren halt Neonazis. Mhm. Ja, und dann haben wir halt gemeinsam Stunden verbracht, haben Ausländer beleidigt und dann kaputtgeschlagen sogar, und dann haben wir den Handys abgezogen. Ja, sind schon viele Dinger passiert, habe auch mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Rassismus im Internet, Beleidigung, also... Warst du auch schon im Knast? Ja, 4 Wochen letztens, also das war noch gar nicht so lange her, vor 3 Wochen, da war ich im Jugendarrest, 4 Wochen lang, und momentan sind auch weitere Straftaten noch offen beim Richter. Was machst du denn sonst so in deinem Leben? Ich beziehe Hartz IV und Kindergeld. Also ich bekomme noch Kindergeld bis mein 24. Lebensjahr. Ja, sonst habe ich nichts gelernt. Ich war in der Schule. Ja, genau, du bist mit 13. Ärger gemacht. Genau. Hast du eine Lehre gemacht? Nein, ich habe nur Ärger gemacht. Hast du nur Ärger gemacht, ja. Ja. Das heißt, wenn du mit 13 eingeschult wurdest, hast du dann überhaupt noch einen Hauptschulabschluss machen können? Nein. Ich habe leider überhaupt keinen Abschluss, keinen Förderschulabschluss. Wenn ich wenigstens einen Förderschulabschluss hätte, das wäre vielleicht mal ein bisschen was Schönes. Aber ich habe gar nichts, sozusagen. Also ich bin noch immer, wie gesagt, da tätig. Und Daniel, mach weiter sowas. Jetzt erklär mir mal, du erscheinst mir so spontan als ein sehr netter junger Mann, der sympathisch ist. Ja. Jetzt erzähl mir mal, warum du Neonazi bist. Ja. Also ich habe früher was gegen Ausländer gehabt, am meisten gegen Türken und arabischen Ländern. Zum Beispiel mit diesem Kopftuch, das finde ich eine Frechheit, also dass die da Kopftücher tragen müssen oder diese Burka und so weiter. Und mit Schweinefleisch. Und dann habe ich früher gesagt, sei doch mal froh, dass du Fleisch hast. Mhm. Das hat mich halt aufgeregt, das hat mich so aggressiv gemacht. Und okay, so ich bin auch gegen Burka und Kopftuchgebot und sowas. Man kann ja verschiedener Meinung sein, aber warum bist du in so eine extreme Richtung? Wir reden von Nazis. Naja, ich weiß das. Ich sag mal so, also früher war das schon heftiger, ne? Also ich wusste, wie soll ich das am besten erklären? Also mit 14, wie gesagt, habe ich mich da angeschlossen in der Gruppe. Wir haben viel Scheiße gebaut, dann haben die mir gezeigt, das ist gut, das sind die Ausländer, die darfst du gar nicht mit denen sprechen, die kannst du nur verkloppen und so weiter. Ja, und das ging immer so weiter. Ich habe ja nur mit denen abgehangen, weil ich habe ja keine Freunde gehabt. Mhm. Und meine Familie, die hat mich auch abgeschlossen. Aber bist du nicht irgendwann auch mal auf die Idee gekommen, du bist ja ein Typ, der nachdenkt, das merke ich ja schon, dass eben unter Ausländern es eben auch sehr nette Menschen gibt und auch sehr gute Menschen und dass nicht alle über einen Kamm zu scheren sind? Ja, also ich sag mal so, es gibt ja auch Schweden, Finnland und so weiter, die ganzen Länder, da habe ich komischerweise nichts gegen gehabt früher. Mhm. Aber nur gegen die Araber und Türken, ich weiß nicht warum. Auch egal welcher, ob die jetzt aus der Türkei sind oder Arabien, und egal wie nett die waren, mir waren die scheißegal. Die habe ich zusammengetreten. Ich hatte so einen Hass dagegen, ich weiß nicht warum. Mhm. Es ist halt so gekommen, bei der Gruppe halt. Bereust du das heute? Ja. Doch, das bereue ich schon. Das heißt, auch, du bist heute nicht mehr überzeugter Neonazi? Nein, ich bin es nicht mehr, aber ich mache trotzdem weiter. Ich mache das nicht mit Absicht, sondern man kann nicht so einfach auf dieser Gruppe raus. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Wenn man jetzt einfach rausgehen würde und sagt, ich will das Wort jetzt nicht sagen, Man geht jetzt einfach und sagt Typ adios und ja, dann kann man natürlich auch getötet werden, ne? Das kann auch passieren. Du hast Angst vor deinen ehemaligen Kumpels, dass die, ja, dass die dich zusammenschlagen oder noch Schlimmeres machen. Genau, also ich habe keine Angst, was passiert, das weiß ich. Das weißt du, das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern das ist so. Nee, nee. Genau, das ist so, ja. Werde ich das. Wissen deine Eltern, was du machst? Meine Eltern, nein. Also doch, also naja. Also meine Mutter wusste es früher. Ich habe ihr aber schon seit 3 Jahren erzählt, dass ich nicht mehr tätig bin. Dass sie da ein bisschen beruhigt ist. Mein Vater, mit dem habe ich gar keinen Kontakt. Ist es halt so. Ich möchte auch auf jeden Fall auch aufhören wegen den Anzeigen. Ne? Das ist auch der Hauptgrund eigentlich. Weil ich möchte nicht irgendwie im Knast landen 5 Jahre, da kann ich mich vielleicht selbst erhängen. Weil der Jugendarrest war schon schlimm, obwohl ich da eigentlich ein Kuschelknast war. Du hast in der Tat, wenn du so weitermachst, verspielst du komplett dein ganzes Leben. Ja. Es geht alles vor die Hunde. Ich möchte dich aber noch was fragen. Ja. Gab es einen Punkt, wo du für dich, wo es dir klar war, ich bin ja eigentlich auf der falschen Spur? Du meinst jetzt, wann die letzten Jahre jetzt meinst ja, du? Ja, wo du gedacht hast, diese ganze Neonazi-Scheiße ist wirklich scheiße. Gab es da einen Moment, wo der dir das klar gemacht hat? Eigentlich war das wegen den Flüchtlingen. Ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge. Ich habe nur darauf gegen, dass die hier irgendwie Terz machen. Das kann ich gar nicht ab. Weil wir nehmen sie ja hier schon auf und füttern sie durch und so weiter. Ja, das finde ich ja schon echt großzügig, was sie da machen. Ja. Und wenn sie noch Scheibe bauen, dann finde ich das echt eine absolute, das macht mich auch schon wieder aggressiv dann, ne, wenn da irgendwas passiert. Aber die Flüchtlinge haben dich trotzdem auf einen anderen Weg gebracht, meinst du? Richtig, ja, also es ist, wie gesagt, auch der, ich weiß jetzt nicht mal, wie der heißt, der gerade am Telefon war, der macht das ja auch ehrenamtlich mit Kindern und so weiter und das verstehe ich auch gut und das hat mich natürlich auch gerade wieder berührt und das ist aber auch nicht nur deswegen so. Ne? Also es ist auch halt wegen. Ja? Ja, weswegen sonst noch? Also das Schlimmste, was ich je gemacht habe, das war, da war ich 17, da habe ich eine ausländische, ja, ältere Dame verprügelt und habe sie fast totgeschlagen. Das war eine Türkin und ich habe sie nach einem Euro gefragt, weil ich mir was kaufen wollte, weil ich halt kein Essen hatte und meine Mutter hatte mal wieder die Tür zugemacht. Naja, und dann war da die Oma halt und dann, ja, hat sie mir dann kein Geld gegeben und hat irgendwas auf Türkisch gesagt. Ich glaube, ein Schimpfwort war das dann. Und dann habe ich sie kaputtgeschlagen, auf Deutsch gesagt. Was ist A aus der Frau geworden? Weißt du das? Ja, also sie lag im Koma und ist nach 2 Jahren dann wieder erwacht sozusagen. Und aber jetzt und mehr habe ich nicht gehört. Nach 2 Jahren erwacht und wahrscheinlich ein Pflegefall ist die ja, arme Frau geworden. Kann gut sein, ja. Und welche Konsequenzen musstest du ziehen aus diesem Vorfall? Ich war natürlich vom Richter, ganz klar. Und naja, da hatte ich mich dann in so einem, ja, wie soll man das sagen, so einem Erziehungscamp geschickt. Also es war mehr eine Psychiatrie. Da warst du wie alt, als du das gemacht hast? Da war ich 15. 15 erst? 15, ja. Das ist ja unfassbar krass. Ja, das ist schon heftig. Das ja. ist ganz schlimm, Daniel, was du mir gerade erzählst. Ich bin geschockt und fassungslos. Ja, das sagen viele, wenn ich denen die Geschichte erzähle oder dem Psychologen, wo ich war. Aber ich hoffe, dass du auch geschockt und fassungslos bist über dich selbst. Ja, bin ich auch. Ich bin nach wie vor voll geschockt, was ich alles gemacht habe. So, nochmal zu dir. Du kamst dann in irgendein Erziehungscamp und das war's dann auch. Nee, das war mehr so eine Psychiatrie. Es war so eine geschlossene Psychiatrie. Und wie lange warst du da? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Aber du hast dann danach fleißig weitergemacht. Richtig, ja. Weil also der Richter hat gesagt, ich bin nicht zurechnungsfähig und ja, da war dann ein Psychologe, der hat dann ein Gutachten erstellt und der hat mich dann in die Psychiatrie eingewiesen. Mensch, Daniel. Und als sie dann, ja, bitte. Ja. Und als sie dann gedacht haben, der hat sich doch vielleicht gebessert, dann hatten sie mich entlassen. Und dann habe ich immer mehr und jetzt habe ich momentan noch 3 Anzeigen wegen Körperverletzung, 2 wegen Beleidigung und 3 wegen Diebstahl. So, und jetzt muss und damit will ich auf jeden Fall aufhören. Ja, und jetzt muss die Notbremse gezogen werden, damit du bald ein anderes Leben führen kannst. Will ich auch. Mit einer Ausbildung schaffe ich das eh nicht mehr. Ich habe mir das doch schon mal überlegt. Das geht doch gar nicht. Naja, ich bin ja alles von meinen Naja, du bist erst 21. Es gibt schon Möglichkeiten, dass du deinen Hauptschulabschluss noch nachholst. Und ja, dann, und danach könnte man sehen, das ist ein mühsamer Weg, aber das ist nicht unmöglich, dass du das schaffst. Mensch, das Daniel. Das ist ja echt schön, Domian. Ja, ich bin ganz sicher, dass das möglich ist. Wenn man dich jetzt richtig führt, wenn man dir richtig erklärt, was du machen musst, wenn du auch, wenn du dich auch rausziehst aus dieser Szene, und wenn du fleißig bist, du musst fleißig sein. Genau, ohne Mitwillen funktioniert das nicht. Genau, ganz genau. Guck mal, du hast einen Menschen schon fast totgeschlagen. Ja. Und wer weiß, was du, wie schwer du die anderen verletzt hast, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Nee. Also, da sind schon so schlimme Dinge passiert. Wir müssen uns ja, glaube ich, gar nicht über die Ideologie der Nazis unterhalten. Nee. Ich glaube, da bist du schon von weg, ne? Richtig. Oder gab es tatsächlich mal Zeiten, wo du auch jemanden wie Adolf Hitler toll fandest? Nein, so einer bin ich nicht. Also mit Juden vergasen und Behinderten und so. Also so einer bin ich ganz sicher nicht. Mhm. Also, das würde ich niemals irgendwie wollen oder mögen oder also. Da bin ich gar nicht der Typ. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal, du sagst, du bist eigentlich innerlich weg von denen. Aber du machst noch mit, weil du Angst hast, dass die dich kaputt schlagen. Was machst du denn im Moment noch mit? Ja, also Ausländer beleidigen auf der Straße, Ausländer abziehen, beleidigen, schlagen. Aber das ist doch... Letztens war das ein 10-jähriger Junge, den ich das Auge blau geschlagen habe. Das war, ich glaube September war das, ja, September 2014 war das, weil er mir das Handy nicht geben wollte. Und naja, aber Daniel, so funktioniert es nicht. Du aussteigen willst, dann darfst du auch solche schrecklichen Sachen nicht machen. Du benimmst dich hier genauso wie die kriminellen Ausländer, die du kritisierst. Du bist ja auf dem gleichen Niveau. Das Problem ist nur, wenn ich das nicht machen würde, was die mir jetzt. Also es gibt in so einer Gruppe so einen Chef und der sagt dann, was ich zu tun habe oder die anderen zu tun haben. Und wenn man das halt nicht macht, dann hat man natürlich selber ein blaues Auge, ne? So. Es gibt aber auch Aussteigerprogramme für Leute aus dieser Szene. Weißt du das? Nee, eigentlich nicht. Das werden wir dir gleich mal alles genau in Ruhe erklären im Hintergrund. Ich finde, du musst einen klaren Schnitt machen. Denn du tust ja ständig weiter das Unrecht, auch wenn du gar nicht mehr dahinter stehst, aber du tust Unrecht, du tust Menschen weh, du beleidigst Menschen, du verletzt sogar Menschen. Und das darfst du nicht mehr machen. Damit schadest du dir und deinem Leben. Auch. Da ist schon echt viel passiert, ja. Daniel, ich möchte, dass wir, da uns auch die Zeit jetzt wegrennt, ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen dürfen. Also meine Mitarbeiterin, die Heike. Ja. So, und die wird dir erklären, was es da alles in Aussteigermodellen gibt, dass du recht schnell da rauskommst. Die wird dir auch erklären, was es für Möglichkeiten gibt, dass du einen Hauptschulabschluss nachmachen kannst. Also letztendlich das ist echt schön, die Möglichkeiten für ein anderes Leben. Das ist echt schön. Eine Frage habe ich noch, Domian. Ja? Warum hörst du auf? Ach, es sind dann 22 Jahre, wenn ich das hier gemacht habe. Und das ist so eine lange Zeit, wo ich auch gerne mal dann ein anderes Leben mal wieder führen möchte und nicht immer nachts arbeiten will. Sondern, das verstehe ich. Ja. Lieber Daniel, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Und ich drücke dir die Daumen. Ich bin, wie gesagt, erschüttert, was da passiert ist. Aber ich glaube, dass du einen guten Kern hast und dass das vielleicht doch klappen könnte. Auf jeden Fall. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Gut, vielen Dank, Domian. Sehr gerne, Daniel. Ciao. 1.29 Uhr auf die Sekunde. Und hier ist Sandra. Und Sandra ist 32. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, hallo. Hallo, Sandra. Um was geht's bei dir? Eine schwere Geschichte. Ich bin Alkoholikerin und habe mein Kind im Bauch verloren, weil ich getrunken habe. Wann hast du das verloren? Vor 2 Jahren, also ich bin mit 28. Und in welchem Monat warst du, als du das Kind verloren hast? Im 5. Monat. Im 5. schon? Wie war das, als du es verloren hast? Wie, Schrecklich, das kann man nicht beschreiben. Also es war schrecklich, grausam. Ich habe mich so gefreut auf das Kind. Mein Lebensgefährter, der hat mich einfach verlassen, als er davon erfahren hat. Naja, und hat mich dann vernachlässigt. Und deswegen habe ich weiter getrunken und Drogen genommen. Und im fünften Monat ist das Kind ja schon recht weiterentwickelt. Gab es eine Fehlgeburt? Bist du in ein Krankenhaus gekommen? Wie lief das ab? Nein, also eigentlich wollte ein Kaiserschnitt gemacht werden. Es wurde aber überhaupt nichts gemacht. Also mir wurden dann Tabletten gespritzt und Medikamente. Ich weiß jetzt nicht so genau, was da gemacht worden ist. Mhm. Aber ich habe es noch im Bauch verloren. Also es ist nicht zur Welt gekommen. Mhm. Du hast es im Bauch verloren und das hat man vorher festgestellt und daher die Überlegung mit dem Kaiserschnitt es rauszuholen. Mhm. Ja. Aber du hast es selbst verursacht, indem du getrunken hast während der Schwangerschaft. Richtig. Also ich habe das auch ein bisschen extra gemacht, weil ich komme alleine nicht klar. Ne? Also ich hatte jetzt mal Lebensgefährten gehabt. 3 Jahre war ich mit ihm zusammen. Er hat mich nicht geschlagen. Er hat mich echt liebevoll behandelt, gegensatz zu meinen anderen, die ich schon hatte. Mhm. Und als ich ihm davon erzählt habe, hat er mich von vornherein verlassen. Und und dann habe ich dann angefangen, Drogen zu nehmen und zu trinken. Und ja. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Der Lebensgefährte mit der Vater des Kindes? Mhm. Genau, der hat mich verlassen. Als er das erfahren hatte, ist er dann abgehauen. Als er was erfahren hat, dass du schwanger bin. Also schwanger bin. Achso, als du schwanger, nur die Tatsache, dass du schwanger bist, da hast du dich verlassen. Genau, jetzt verstehe ich. Einfach so, ich habe ihm das dann gesagt, als er von der Arbeit kam, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann, ich habe mich schon so gefreut, habe dann Essen vorbereitet und er hat mich einfach verlassen. Einfach so. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du dann angefangen hast zu trinken? Nee, also ich trinke schon seit meinem 16. Lebensjahr, weil früher schon viel passiert ist. Mhm. Aber als ich mit ihm zusammen war, da habe ich nicht mehr getrunken. Mhm. Und damit, als er mich verlassen hat, habe ich wieder angefangen. Was glaubst du denn, warum er dich da nun gerade verlassen hat, nachdem du ihm das gesagt hattest? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, er mag nicht so gerne Kinder. Also habe ich das Gefühl, dass auch in so einem Freibad waren und so und da hat er immer schon so komisch geguckt und naja. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen gewesen, als er dich dann verlassen hat? Insgesamt 3 Jahre. Mhm. Und wir waren glücklich oder zumindest habe ich geglaubt, dass wir glücklich sind. Und ja, dann habe ich natürlich angefangen. Aber in dem Moment, als du wieder angefangen hast zu trinken, du wusstest, dass du schwanger bist, war dir doch klar, was du da tust? Ja, mir war es klar. Also ich habe das auch extra gemacht, weil ich konnte das einfach nicht alleine. Extra? Quasi in der Hoffnung, dass du das Kind verlierst? Sozusagen, ja. Mhm. Hast du denn seitdem dann weiter getrunken? Bis heute? Ja, ich bin noch immer nass, kann man so sagen. Aber ich habe auch verschiedene Therapien hinter mir gehabt, war beim Psychologen. Aber das bringt irgendwie nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich war letztens 3 Monate in der Klinik und das hat auch immer nichts gebracht. Wie viel hast du heute schon getrunken? Heute habe ich 3 Packungen Wein getrunken, also diesen Weißwein. Aber nicht, keine Sorge, Domian, ich habe jetzt nichts getrunken. Ich habe nicht verstanden. Keine Sorge? Heute Vormittag habe ich was getrunken. Ja. 3 Packungen Weißwein. Drei Packungen Weißwein. Da sind 3 Liter ist da drin, ne? 3 Liter. Genau, 1 Liter, ja. Wäre ich hagedicht, jetzt könnte ich kein Wort rauskriegen. Ja, nee, also heute Abend und heute Nacht habe ich nichts getrunken, weil ich mit dir reden wollte. Das habe ich extra nicht gemacht. Aber Sandra, da ist ja jetzt was ganz Schlimmes passiert. Durch deine Schuld ist wahrscheinlich das Kind gestorben. Ja. Mich wundert, dass dich das nicht aufgerüttelt hat, dass du danach zumindest nicht gesagt hast, so, jetzt verändere ich mein Leben. Ja, doch, ich hab das schon gemacht. Also nachhinein habe ich dann immer wieder bereut. Also ich bereue immer viel nachhinein. Ich denke vorher nicht nach, das ist immer so ein Problem bei mir. Mhm. Und dann habe ich natürlich wieder mit Therapie angefangen, weil alleine schaffe ich das halt nicht. Ne? Ja. Das ist immer so ein Problem bei mir. Aber der Anlauf oder die Anläufe haben eben nicht gefruchtet. Genau, richtig. Also ich nehme mir immer was vor, das ist immer so bei mir und dann mache ich es aber nicht. Also dann ziehe ich nicht durch. Wie kam das denn eigentlich damals? Mit 16 hast du angefangen zu trinken, sagst du. Warum mit 16 angefangen zu trinken? Weil mein Vater mich früher missbraucht hat, also sexuell. Mhm. Und meine Mutter immer nur getrunken hat. Also, achso, du kommst aus dem Alkoholiker-Elternhaus quasi. Genau, ja, sozusagen. Also meine Großmutter ist leider schon früh gestorben, aber mit ihr habe ich noch guten Kontakt. Da war ich aber noch ganz klein. Mhm. Mit meinem Großvater hatte ich auch guten Kontakt, der ist aber auch schon gestorben. Und ja, Dann bin ich irgendwann auch im Heim gelandet und da bin ich dann auch rausgeflogen und dann ging es immer so weiter, also immer bergab. Also auch eher eine traurige Biografie. Ja, genau. In all diesem ganzen Desaster, ist es dir denn gelungen, einen Schulabschluss zu machen oder gar eine Lehre? Also ich habe einen Hauptschulabschluss. Aber immerhin, den hast du. Genau, immerhin, ja. Ja. Also heutzutage ist das zwar nicht mehr viel. Naja, aber besser als kein Hauptschulabschluss. Genau, ja. Besser als gar nichts, ja. Arbeitest du denn irgendwas zurzeit? Nee, gar nicht. Also ich bin momentan noch auf Jobsuche. Aber da finde ich momentan noch nicht, weil ich bin ja noch nackt, ne? Das ist immer so ein Problem. Wie lange hast du jetzt schon nicht gearbeitet? Also ich habe noch nie gearbeitet. Ach, du hast noch nie gearbeitet? Nee, das ist ja das Traurige. Also ich habe noch nie gearbeitet. Ich war zwar in der Schule und so weiter, aber mit 16, wie gesagt, habe ich ja angefangen zu trinken. Und da wurde ich dann auch beurlaubt in der Schule und bin dann mit 17 auf der Straße. Und dann war ich da in ein paar Einrichtungen, psychiatriemäßig und dann mit 25 oder eher gesagt 24 war das, glaube ich, da habe ich dann ein paar Freunde kennengelernt, die hatten mich aber auch nur geschlagen und betrogen und belogen. Und naja, und dann habe ich irgendwann Joshua kennengelernt, also der mich verlassen hat wegen meinem Kind. Und dann haben wir eine eigene Wohnung gehabt. Hat Joshua eigentlich das denn später mitbekommen, dass das Kind gestorben ist? Ja, ich habe ihn angerufen. Wie hat er darauf reagiert? Er hat aufgelegt. Aha. Ja. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen, dann war sein Handy aus und ich denke mal nicht, dass es seine Nummer noch gibt, weil sein Handy ist bisher noch immer aus. Also hast du nahe Menschen um dich herum? Hast du ein paar Freunde? Ja, also Bekannte, auch im Freundeskreis und so weiter, ja. Aber auch keinen neuen Partner im Moment? Nee, ja. Ich bin jetzt Single, ja. Also ich will auch momentan gar keinen Freund haben, sonst geht's wieder nach hinten los. Und wie gesagt, das ist immer so schwer bei mir. Ich trinke so viel und ich bin ja auch alleine, ne? Das ist ja noch schlimmer, wenn man alleine ist. Du bist alleine und du lebst auch alleine in einer Wohnung, kleinen Wohnung wahrscheinlich. Und das wenige Geld, du wirst wahrscheinlich Hartz IV kriegen, vermute ich. Was Ähnliches, ja. Ja. Also Sozialleistungen. Also nicht Hartz IV direkt, sondern ich weiß nicht genau, wie das heißt. Frührente, glaube ich. Grundsicherung. Grundsicherung, genau. Reicht die Grundsicherung denn aus, um dir den Alkoholismus zu finanzieren? Das ist immer verschieden. Eigentlich nicht. Wenn das dann nicht reicht, dann bettel ich meistens. Entweder ich bettel oder ich gebe meinen Freunden oder ich spiele auch Online-Spiele. Damit verdiene ich auch meistens viel Geld. Viel Geld? Ja, also so 300-400 Euro. Also meistens, aber nicht immer. Manchmal gewinne ich auch gar nicht. Ich setze dann auch immer 100 Euro. Sandra, ich habe so das Gefühl, da muss so ein ganz großer Strich unter dein bisheriges Leben gezogen werden. Ja. Aber ein ganz dicker Strich, weil alles ist irgendwie schiefgelaufen. Komplett mein ganzes Leben. Bisher. Und ich sag's zu dir jetzt auch, ich finde auch dich eine sehr sympathische Frau, eine junge Frau. Dankeschön. Ja, und es tut mir so leid, dass das jetzt bisher alles so schief und krumm gelaufen ist. Wobei du wahrscheinlich ein ganz anderes Potenzial in dir hättest, wenn es dir gelingt oder wenn man dir auch helfen wird dabei, dass du auf eine andere Schiene kommst. Und die erste Schiene wäre, das erste ist natürlich das allererste, bevor man sonst, Alkohol. Ja, bevor man irgendwas weiter denkt, du musst von dem Alkohol weg. Ohne geht's, weil ich hab mir da auch schon drüber Gedanken gemacht. Wenn ich beim Alkohol bleibe, gehe ich unter. Du gehst unter, du wirst krank, du gehst komplett in die Gosse. Wie? Ja. Du hast zwar jetzt schon eine lange Alkohol-Vita von 16 bis 32, aber das ist noch keine Aussage oder kein Grund, dass du da nicht rauskommst. Ich hab hier schon mit Leuten gesprochen, die 30 Jahre. Einer war 40 Jahre richtig schwer Alkoholiker und hat es dann sogar noch geschafft, rauszukommen. Deswegen, damit möchte ich dich ermutigen, indem ich dir so ein Beispiel erzähle, dass man das auch kann in deiner Situation. Wie viel Mal vom Alter 16 bis heute warst du in einer Klinik? Hallo? Hallo? Hallo? Was war das jetzt? Das hörte sich so an, als wäre irgendwie ein Sender dazwischen oder irgendwas anderes dazwischen gekommen. Wir versuchen auf jeden Fall Sandra gleich nochmal anzurufen und mit ihr das zu besprechen, was sie tun sollte. Irgendeine Störung war da. 1.40 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema übermorgen sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema käufliche Liebe. Ich möchte gerne natürlich sehr gerne mit Huren sprechen und mit Strichern sprechen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zu Huren gehen und zu Strichern gehen. Warum geht ihr dorthin und was denkt ihr grundsätzlich über Sex für Geld? Hat euch käufliche Liebe schon mal in große Schwierigkeiten gebracht? Ist vielleicht eine Beziehung zerbrochen oder habt ihr euch eine Krankheit geholt? Über käufliche Liebe möchte ich gerne mit euch sprechen, mit den Aktiven, von welcher Richtung man das dann auch sieht oder vielleicht auch von Leuten, die indirekt davon betroffen sind und nicht gerade sehr gut davon betroffen sind. Also ihr könnt euch gerne anmelden per Mail domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Käufliche Liebe, Thema am Mittwoch, freie Themen noch heute und jetzt hoffe ich ohne Störung den Dirk. Dirk ist 48. Guten Morgen, Dirk. Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Was ist dein Thema? Ja, also das ist Folgendes. Und zwar, ich habe 4 Kinder mit 3 verschiedenen Frauen. Ja. Die Älteste sind 27 und 28. Mhm. Und mit der Mutter war ich verheiratet. Das ging im Streit auseinander. Und ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn damals auch bedrohliche Äußerungen gemacht, dass ich sie umbringen will und so weiter. Mhm. Dann habe ich noch eine 16-jährige Tochter. Mhm. Und die kam jetzt zu mir, mit der habe ich regelmäßig Kontakt. Sie möchte gern ihre Geschwister kennenlernen. Mhm. Ich kenne aber die beiden ältesten Kinder überhaupt nicht. Ich habe die zum letzten Mal gesehen, also vor 27 Jahren. Ach, und warum hast du dich nicht um die Kinder gekümmert? Ich habe mich deshalb nie drum gekümmert, weil ich bin auch drum gebeten worden, etwas zu unterschreiben, damit es eine Namensänderung gibt. Und die erste Frau hat wieder geheiratet. Warum hast du das denn damals unterschrieben? Ich habe es nicht unterschrieben. Achso, du hast es nicht unterschrieben? Ah, ja. Nein, ich habe es nicht unterschrieben. Aber dennoch die Frage, warum hast du dich nicht um die Kinder gekümmert? Weil ich nicht wusste, was die Mutter den Kindern erzählt hat, wer der Vater ist. Mhm. Weil da sie ja wieder geheiratet hat und sie hat eventuell den Kindern erzählt, das ist der leibliche Vater. Und ich komme dann auf einmal daher und sage, ich bin der Vater, dann haben die Kinder ja einen seelischen Schock. Das stimmt schon, aber damals, als die Kinder noch ganz klein waren, hast du dich ja kurz nach der Geburt dann auch nicht um die Kinder gekümmert. Ja, bis die Tochter 1 Jahr alt war, haben wir ja zusammengelebt. Der Sohn ist auf die Welt gekommen, da waren wir schon getrennt, den habe ich ein einziges Mal auf der Straße überhaupt nur gesehen. Mhm. Also ja. Wenn die Kinder mir heute über den Weg laufen würden, ich würde sie nicht einmal erkennen. Ja, schon, aber warum hast du nicht, nachdem du dich dann getrennt hast von der Frau, zumindest versucht, mit den Kindern Kontakt zu halten? Ich hatte ja am Anfang Annäherungsverbot durch den Blödsinn, den ich gemacht habe, wegen den Morddrohungen. Mhm. Danach bin ich auch ein bisschen in der Alkohol verfallen. Mhm. Bin dann des Öfteren ohne Führerschein Auto gefahren und betrunken und bin dann auch im Gefängnis gelandet. Also, und da ging dann halt schon eine Zeit rum von ungefähr 3 bis 4 Jahre, bis überhaupt einmal wieder mein Kopf klar war. Und dann hast du dich auch nicht mehr sonderlich drum... Na, außer mit den Unterhaltszahlungen habe ich mich nicht mehr gekümmert. Ne? Ja. Aber die Unterhaltszahlungen gingen halt auch ans Jugendamt und ich habe, wie gesagt, keinen Kontakt. Du hättest natürlich da auch, als du wieder ein bisschen zur Besinnung gekommen bist und mit 5 Jahre rum waren, hättest du es ja versuchen können, in Kontakt zu kommen mit den Kindern und dich zu kümmern. Aber das hast du nicht gemacht. Na, damals habe ich es dann versäumt. Und später war mir halt der Gedanke wichtig, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt auf einmal ankomme, die Kinder sind 12, 13, 14 und ich sage auf einmal, ich bin der Vater. Ja, ja, ja. Und was denken die dann, verstehst du? So, und mit dem dritten Kind? Die jüngste Tochter jetzt, die ist 16 und die sagt jetzt zu mir, sie möchte ihre Geschwister kennenlernen. Und dann habe ich ihr versucht, das zu erklären, dass ich gar nicht weiß, ob die Kinder wissen, dass ich der Vater bin. Jetzt muss ich nochmal fragen, da es ja kompliziert ist, 4 Kinder, 3 verschiedene Frauen. Von den 2 Kindern haben wir gerade erzählt bekommen. Ja. Dann gibt es ja noch ein drittes. Was ist mit dem dritten Kind? Das andere, das lebt in München. Das war mit einer Freundin. Und als ich mich von der getrennt habe, habe ich einen Anruf aus München bekommen. Ich bin in Pforzheim. Und habe ich einen Anruf aus München bekommen, dass die ein Kind bekommen hat. Das Kind habe ich auch noch nie gesehen. Ah, das heißt, um das Kind hast du dich auch da nie gekümmert später? Das habe ich noch gar nie gesehen. Da habe ich überhaupt keine Verbindung zu dem Kind. Also. Wie kommt das? Du hättest da ja auch dann anrufen können und sagen, okay, jetzt bist du schwanger und dann ich übernehme auch die Verantwortung und kümmere mich um das Kind. Warum hast du das nicht getan? Ja, ich, keine Ahnung, ich bin, diesbezüglich war ich ein bisschen immer so ein kleiner Schlamper, aber... Ja, kleiner Schlamper ist ein bisschen sehr nett ausgedrückt, ne? Ja, so, aber gut, die rechtliche Pflicht habe ich erfüllt bezüglich Bezahlungen. Hast du für das dritte Kind auch gezahlt? Na, ich bin ja noch, das Kind in München ist genauso alt wie die anderen, sind beide 16. So, und jetzt kommen wir zu dem vierten Kind, das ist 16 Jahre alt. Das ist es, genau. Genau, von dem du gerade gesprochen hast. Und mit diesem Kind bist du aber länger in Kontakt oder ist das bei dir mit aufgewachsen? Nee, die lebt zwar bei der Mutter, aber da haben wir regelmäßig Kontakt. Die ist wochenends bei mir, okay. Wir gehen zusammen shoppen, das ist alles ein prima Verhältnis. Ja. So, und die hier sagen. Ich möchte halt jetzt ihre Geschwister kennenlernen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ja. Weil, ich sag ja, ich weiß nicht, ob die ältesten Kinder wissen, dass ich der Vater bin. Und wenn jetzt, die sind 28 und 27. Es gibt. Komme ich jetzt daher und sage, ich bin euer Vater. Und die denkt jetzt 27 Jahre lang, der andere war der Vater. Was ist dann los? Es gibt auch keinerlei Verbindung mehr zwischen dir und den Müttern der Kinder. Ja, zu der Mutter von den zwei Ältesten überhaupt nichts. Und mit der, wo jetzt die Geschwister kennenlernen will, von mit der Mutter habe ich ein gutes Verhältnis. Ja, das ist mir schon klar. Aber da gibt es ja noch das dritte Kind, das auch 16 ist, wie du gerade gesagt hast. Der ist in München, ja, da habe ich auch keinen Kontakt mit der Mutter. Keinen Kontakt mit der Mutter? Nein, nichts. Da ging es auch im Streit auseinander. Das ist ziemlich vermasselt alles, Dirk, Mensch. Vier Kinder und nur mit einem Kind quasi Kontakt, das ist schon nicht so schön. Ich weiß ja nicht mal, ob ich vielleicht sogar schon Großvater bin. Wahrscheinlich, ja, das weißt du nicht, natürlich nicht. Nee. Jetzt graue Haare habe ich schon, also dann könnte es sein. Jetzt stehst du vor dem Problem, was mache ich jetzt? Ja, weil meine kleine Tochter jetzt schon ein bisschen auf Stur stellt und sagt, sie geht dann zum Jugendamt und sie will sich selber drum kümmern und hat mir jetzt schon halbwegs so mündlich den Krieg erklärt, also nicht Krieg erklärt, aber so halt... auf eigene Faust jetzt zu ermitteln und die Geschwister kennenzulernen und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hast du ihr denn mal die ganze Geschichte erklärt, so wie du es mir gerade erklärt hast? Ja, dass ich die erste Frau, also die Mutter von den zwei Ältesten bedroht habe, habe ich nicht erzählt. Ne? Wenn, dann würde ich mal alles erzählen an deiner Stelle. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann die ganze Wahrheit auf den Tisch. Ich weiß halt nicht, wie die 16-Jährige da damit klarkommt. Ja, gut, aber... Ich will halt nicht, dass die ein falsches Bild von mir hat. Ja, aber das gehört zu deinem Leben dazu, dass du das mal gemacht hast. Du kannst es ja erzählen und einordnen und ich hoffe, dass es dir sehr leid tut, was da passiert ist. Natürlich. Ja. Ich war damals 21. So, das kann man ja alles erklären. Aber damit sie einfach auch ein richtiges Bild hat von der Familiengeschichte, finde ich schon, dass man dann auch den Mut haben muss, das alles zu sagen. Ja, das ist sowieso alles ein bisschen blöd für das Kind, für die Jüngste, weil die will... Meine Mutter lebt in Südamerika, mit meinem Vater habe ich selber keinen Kontakt, den habe ich erst kennengelernt, bin 21, weil ich bei den Großeltern aufgewachsen bin. Ich habe eine Familiengeschichte, die wird eine ganze Sendung von dir füllen. Warum, woher weiß denn die, über die wir gerade reden, die 16-Jährige, überhaupt, dass da noch Geschwister sind, noch drei Geschwister? Na gut, wahrscheinlich von ihrer Mutter, oder ich habe es auch schon mal erwähnt, wahrscheinlich, ja. Ich habe auch nie eigentlich. Also man kann das ja verstehen, dass die vielleicht irgendwie Kontakt haben möchte zu ihren Geschwistern. Wie wäre denn folgende Idee, Dirk? Ich weiß nicht, ob es dir möglich ist, die Mütter ausfindig zu machen. Ich frag's mal. Wenn du sie ausfindig machen könntest, könntest du den Müttern ja diesen Wunsch von deiner Tochter einfach mal schreiben. Dass du es einfach weiterreichst an sie. Mit der Bitte, dass sie das mit ihren Kindern kommuniziert. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mal zum Jugendamt soll und mal frage, ob ich da... Das fände ich den korrekten, das fände ich den korrekten Weg, dass man einfach den Müttern das vorlegt und die Mütter können das in ihre Kinder weiterreichen und dann sollen die das entscheiden, ob die Kontakt haben möchten mit einer jüngsten Tochter. So wäre der saubere Weg, finde ich. Ja, ich habe halt auch keine Lust, dass da unsaubere Geschichte irgendwie dann auf einmal erzählt wäre von meiner ersten Frau, deswegen. Ja gut, aber jetzt, was heißt unsaubere Geschichten? Jetzt musst du dann auch mal ein bisschen nach vorne gehen und wenn du, deswegen sollst du deine Version ja auch deiner jüngsten Tochter erzählen. Ja, ja. Schwieriger finde ich, wenn deine jüngste Tochter auf eigene Faust Recherchen anstrebt, angeht und dann irgendwie Kontakt knüpft. Ich fände es besser, wenn es so ganz offiziell über dich und die Mütter und dann zu den Kindern geht. Also du findest gut, dass die ihre Geschwister kennenlernt. Wenn es ihr Wunsch, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber wenn es ihr Wunsch ist, kann man das ja respektieren. Und dann könnte man, ich respektiere ja alle ihre Wünsche. Genau. Ich meine, und dann könnte man das rufe ich nicht an, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Genau. Also ich würde es so an deiner Stelle machen, aber wir ziehen jetzt mal noch eine andere Meinung hinzu, nämlich die Meinung meiner Psychologin, der Heike. Dann hast du zwei Meinungen, dann kannst du ja gucken, wie du dich vielleicht dann entscheidest. Sollen wir es machen, Dirk? Dann bitte ich dich dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dann wünsche ich dir auch alles Gute. Ich habe gehört, du hörst auf. Ja, am 16. Dezember. Gut, dann wünsche ich dir vorab schon mal. Dankeschön, lieber Dirk. Vielen arbeitsfreie Zeit, gute. Dankeschön, tschüss, ciao. Alles klar, ciao. Arbeitsfrei wird das nicht werden. Hier ist Jelena 19, guten Morgen. Hi. Hi, spreche ich den Namen richtig aus? Jelena. Genau. Ich freue mich, dass du da bist, Jelena. Über was reden wir? Ja, ich freue mich auch. Und zwar wollte ich mit dir über die Silvesternacht in Köln sprechen. Ja. Ich war persönlich da. Du warst da? Genau. Ach. Mit 11 Freunden. Das ist jetzt die erste Anruferin hier in der Sendung, die wirklich... Ach, echt? Ja, wir hatten vorige Woche eine Anruferin, der etwas Ähnliches in Hamburg passiert ist, aber eine Kölner Zeugin, eine Kölner Betroffene hatten wir bisher noch nicht. Du warst dabei, mit Freundin. Genau. Mit Freunden, also wir waren 6 Mädels und 6 Jungs. Ja, erzähl doch mal, wie es passiert ist aus deiner Perspektive, wie du es empfunden hast. Ja, also wir waren zuerst vorglühen in Mülheim und sind dann mit dem Zug nach Köln gefahren. Mhm. Und schon im Zug war es wirklich sehr chaotisch, also wir wurden teilweise bedroht, es war einfach nur extrem voll, also wir standen da drin wie Sardinen irgendwie, das war echt. Ihr wart in Mülheim an der Ruhr. Genau. Weil ich sag's deshalb, weil es auch noch einen Stadtteil Mülheim in Köln gibt. Ach so, ja. Okay, ihr seid ja mit dem Zug von Mülheim Ruhr Richtung oder nach Köln gefahren. Genau. Mhm. Und wir waren dann erstmal froh, dass wir in Köln angekommen sind, weil im Zug war es, wie gesagt, sehr chaotisch. Eine Freundin wurde das Handy gestohlen und ja, wir waren einfach froh, als wir dann endlich da waren. Konntet ihr im Zug sehen, wer das Handy gestohlen hat? Nein, es ging einfach gar nicht. Also es waren so viele Menschen da und wahrscheinlich wurde das Handy dann nach hinten weitergereicht oder wie auch immer, aber wir konnten das Handy weder orten noch sonst irgendwas. Gab es denn im Zug auch schon Personen, die euch bedrohlich vorkamen? Ja, also wie gesagt, wir wurden halt bedroht. Einer meinte, dass er uns alle abstechen würde, wenn wir ihm zu nahe kommen oder wenn es jetzt nicht mal endlich leerer wird im Zug. Und ich stand halt wirklich keinen Meter von dem Typen entfernt und da geriet man schon leicht in Panik. Und kannst du über diese Person auch etwas mutmaßen, aus welcher Heimat sie kommen, was für einen Hintergrund sie haben? Naja, er sah auf jeden Fall südländisch aus, sag ich mal so. Mhm. Sprachen sie ein klares Deutsch mit euch? Ja, schon, ja, aber es waren halt auch viele dort, die gar kein Deutsch konnten oder nur sehr schlecht. Okay, dann war also schon mal die Zugfahrt sehr stressig für euch. Ja, auf jeden Fall. Wie ging es dann weiter in Köln? Ja, dann waren wir halt im Hauptbahnhof und auch da war es wirklich extrem voll. Es waren sehr viele Betrunkene da, bei manchen wusste man gar nicht mehr, ob die überhaupt noch leben oder schon im Koma sind oder so. Also es war echt sehr, sehr heftig und ich wollte dann teilweise eigentlich nur noch nach Hause, weil es war irgendwo dann auch zu viel für mich. Mhm. Und ja, wir haben uns dann dazu entschieden, doch noch in den Club zu gehen. Mhm. Sind dann aus dem Hauptbahnhof raus. Aus dem Haupteingang Richtung Domplatte. Genau, genau. Mhm. Da, wo das dann passiert ist. Genau. Dann hat irgendjemand auch einen Böller in den Hauptbahnhof reingeworfen und da dachte ich mir auch schon, was ist hier nur los? Also es war wirklich extrem. Mhm. Und dann sind wir halt rausgegangen. Und während wir rausgegangen sind, haben wir uns alle verloren. Also ich wusste gar nicht mehr, wo die anderen waren, wo mein Bruder war. Oder ja, ich war dann halt nur noch mit einer Freundin alleine dort. Mhm. Und dann wurden wir halt in diese extrem große Menschenmenge reingedrängt. Und da konnten wir halt wirklich gar nicht mehr rauskommen. Also wir konnten nicht nach rechts, nicht nach links. Wir wurden einfach nur tiefer reingedrängt. Das waren, und vor allem auch nach vorne gedrängt. Das waren alles junge Männer? Genau. Also das, zum großen Teil, ja. Mhm. Und ja, dann haben sie halt angefangen, uns zu begrapschen. Am Po sind dann tiefer in den Schritt gegangen. Mhm. Ja, das war echt unbeschreiblich. Und sowas habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Das glaube ich. Ich glaube, dass man in dem Moment auch ungeheure Panik bekommt und vielleicht sogar Todesangst bekommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte da wirklich nur noch raus, weil... Aber ihr konntet ja nicht raus, ihr wart ja quasi eingekesselt von denen. Genau, genau. Wir waren ja wirklich mitten in dieser Menschenmenge. Ja, wie habt ihr euch verhalten? Was habt ihr oder was hast du gemacht? Naja, als dann dieses Gegrapsche angefangen hat, ne, habe ich einfach nur aus Instinkt heraus die ganzen Leute da um mich herum angebrüllt, weil ich wusste mir wirklich nicht anders zu helfen. Also hätte ich jetzt irgendwie nach hinten ausgetreten, wäre ich vielleicht umgefallen oder sie hätten irgendwie ein Messer gezückt oder so. Man weiß ja nicht, ne? Mhm. Und wahrscheinlich habe ich sie dann eingeschüchtert oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat es dann irgendwann auch aufgehört, nachdem ich lange genug geschrien habe. Aufgehört und heißt, die haben aufgehört, dich zu begrapschen? Genau, genau. Aber du und ihr standet immer noch in diesem Kessel von den jungen Männern? Ja. Und naja, man wurde halt einfach nach vorne gedrängt und wir wurden so weit nach vorne gedrängt, dass wir dann irgendwann auch rauskamen. Ich weiß selber nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir waren dann draußen. Mhm. Und dann haben wir halt auch einige Polizisten gesehen, die sich selber nicht zu helfen wussten. Mhm. Also es waren echt wenige für das, was da los war. Seid ihr denn dann in eurer Not zu einem Polizisten gerannt? Nein, also wir waren wirklich so im Schock, dass wir gar nicht wussten, was wir machen sollten und wir wollten einfach nur noch die anderen finden und Du hast gerade gesagt, dass sie dir unter den Rock gefasst haben, in Schritt gefasst haben. Ging es darüber hinaus? Gab es noch andere Übergriffe? Nee, Gott sei Dank nicht. Also in der Hinsicht sind wir echt glimpflich davon gekommen. So erging es auch froh drüber. So erging es dann deinen Freundinnen auch? Ja, also manche wurden dann in der Menschenmenge noch beklaut und aber im Prinzip ist unserer Gruppe jetzt nichts Schlimmeres passiert und darüber sind wir alle froh. Ja, nun sagen ja ganz viele Zeugen aus, dass das vorwiegend junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum waren, die zumindest so aussahen. Bestätigst du das auch? Ja, auf jeden Fall. Hast du oder habt ihr Anzeige erstattet? Eine Freundin von mir ja, aber ich noch nicht. Also ich wusste jetzt nicht, ob das was bringen würde, weil mir persönlich wurde halt nichts geklaut. Mhm. Und ich könnte jetzt auch keinen Täter so erkennen, wenn man mir jetzt irgendwelche Bilder zeigen würde oder so. Mhm. Dennoch, Jelena, rate ich dir, das zu tun. Ich glaube, die Polizei ist sehr interessiert an jeder Aussage, an jedem Detail, was sie erfahren können. Ich glaube, das kann man so als Laie gar nicht beurteilen, ob das was bringt oder nicht. Ich rate dir, das zu tun. Nimm Kontakt mit deiner Polizei auf in deiner Heimatstadt und die werden das dann schon weiterleiten. Okay. Ich dachte mir einfach nur, dass ich eigentlich nichts Neues zu berichten habe. Dennoch würde ich es auf jeden Fall tun, an deiner Stelle. Okay. Dann seid ihr Gott sei Dank alle irgendwie da rausgekommen. Sind die Jungs übrigens auch bedrängt worden? Die beiden schon? Also mein Bruder wurde zum Beispiel auch in die Jacke gegriffen oder in die Hosentasche. Also die waren da auch auf der Suche nach irgendwelchen Wertgegenständen. Mm-hmm. Oder ja... Ja. Halt. Was habt ihr denn dann danach gemacht? Ihr wart ja dann alle irgendwie im Schock. Ja, also wir brauchten ja wirklich vielleicht eine halbe Stunde, bis wir uns alle wiedergefunden haben. Mhm. Und wir waren auf jeden Fall froh, dass wir uns gefunden haben. Mhm. Und danach, wir haben eigentlich nachts noch so weit genossen, wie es halt ging. Ach, ihr seid noch feiern gegangen dann? Ja. Ja, das ging dann. Ja. Mhm. Das ging. Jelena, ich danke dir für diese Aussage und für diesen Anruf. Also wie gesagt, bitte wende dich an deine Polizei und gib einfach das zu Protokoll, was du zu sagen hast und was du uns hier gerade auch erzählt hast. Ja, mach ich. Ich wünsche dir alles Gute. Ebenso. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe auch pünktlich. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.